Tide ist Radio, Tide ist Fernsehen und das immer anders. Tide TV im Hamburger Kabel nach BBC World. Hallo, ich bin Freddy Bobisch und ich gucke Tide TV immer anders. Hallo, mein Name ist Maiken und ich finde Tide toll, weil ich da immer die Horst J. Gonzales Show mit Kabayoshi gucken kann. Tomaten auf den Augen? Für den Durchblick hilft nur eins: Tide TV. Immer anders. Você está diretamente ligado com a Rádio Mama Terra, aquela rádio em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. Alô, mamãe em Niterói, como é que está a senhora? Tudo bem? Me deu a maior força. Estamos aqui hoje num programa com uma turma maravilhosa. Vai ser um programa em português, alemão e espanhol, porque hoje é um programa que temos visita de mulheres do Porto Rico, passando por São Paulo, Chile e Constance. Todo mundo aqui em Hamburgo. Hallo, hallo, hallo. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe von Radio Mama Terra. Wir haben heute wirklich ein volles Programm und nicht nur ein volles Programm, sondern auch ein volles Studio, denn hier zu Gast sind drei Frauen aus Lateinamerika. Eine Frau kommt aus Puerto Rico, eine aus Chile und eine aus Brasilien, São Paulo. Ihr seid ganz herzlich willkommen. Thema der heutigen Sendung ist einfach Kunst und Frauen. Und wir werden sie gleich vorstellen. É isso aí. Seguimos na Rádio Mama Terra. Tocamos antes a música Olas e Arena, de Judith Telhado. E agora vamos tocar uma música de B, que vem lá de São Paulo, de Constância, e vai fazer um show maravilhoso aqui em Hamburgo. Too high to rise, to realize, too breathless to respire, too fast to break, to give and take, too clear to seize the moment. I wanna be set free, let my love grow, feel my heart overflow. Right here into the sea, I lose myself in the whale. To hurt an old, long time control, to blindly trust in chance, to free, to really feel at home, to young, to be wise. Seu novo CD, Mistura Natural, em Hamburgo, hoje ao vivo. Você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. Ja, was wir eben so eben gehört haben, das war von ihrer neuen CD Mistura Natural, Entra no Mar, ins Meer springen. Das ist die zweite CD von B, die jetzt neu auf den Markt gekommen ist. Ja, wir haben schon gesagt, wir haben hier drei wunderschöne Frauen, interessante Frauen, alles Künstlerinnen, heute im Studio. Und ich möchte zuerst vorstellen die beiden lateinamerikanischen Frauen aus Puerto Rico und Chile. Und zwar sind das zwei Künstlerinnen, die eine Gruppenausstellung machen werden in der St. Trinitatiskirche. Die Vernissage ist am Sonnabend, den 12. September um 19 Uhr. Die Ausstellung heißt Glaube, Liebe, Hoffnung in Altona und anderswo. Ich begrüße ganz herzlich Carolina Villagra und Judith Telado González. Herzlich willkommen. Gracias. Ja, das ist, und ich hoffe, dass ich eure Namen wirklich jetzt diesmal richtig ausgesprochen habe. Ihr beiden seid, eigentlich gehört zu eurer Künstlergruppe, nämlich noch eine Frau aus Costa Rica. Das ist die Gabriela Labuda. Sie konnte leider heute nicht kommen, da sie eins ihrer Kinder betreuen sollen. Ihr beiden, sagt mal, ihr seid eine Künstlergruppe. Diese Künstlergruppe heißt Arte Nuestro. Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Was hat euch so aneinander interessiert? Ja, wir existieren seit offiziell als Künstlergruppe seit einem Jahr. Ne? Und es hat sich so gegeben, ich wollte immer eine Kunstgruppe von Künstlern aus Lateinamerika gründet. Und das war Zufall, ich war einkaufen und dort habe ich eine Person kennengelernt. Und er war aus Kuba und er hat gesagt, ja, aber es gibt eine Kunstgruppe aus Lateinamerika und ich bin in dieser Gruppe, ich bin Bildhauer. Und er hat mir den Telefonnummer von Gabriela gegeben und wir haben uns sofort kontaktiert. Und Gabriela hatte schon Judith kontaktiert und Omar und wir haben uns sofort gut verstanden. Und seit einem Jahr haben wir ganz viele Ausstellungen gemeinsam gemacht. Und die Idee war ein bisschen Austausch. Ich bin hier seit 17 Jahren und ich hatte immer die Ausstellungen alleine gemacht. Mein Mann hat viel geholfen und ich muss mich auf ihn immer bedanken, weil er hat meine Rücken immer frei gemacht, ne, freigegeben. Mhm. So konnte ich immer in meine Malerei und meine Kunst immer gut, einfach frei arbeiten. Aber jetzt mit unserer Kunstgruppe ist schön dieser Austausch. Mhm. Na, eine hat einen Tipp, die andere hat einen anderen Tipp und dann sind, wie gesagt, ein paar Ausstellungen schon diese Jahre zusammengekommen und die nächste ist jetzt in die Trinitatiskirche und am 12. September. Judith, du bist auch begeisterte Malerin, du bist auch Sängerin. Mhm. Du bist auch in diese Kunstgruppe dazugekommen. Sag mal, habt ihr eigentlich gemeinsam ein Atelier? Nein, ich arbeite zu Hause. Mhm. Und ich muss sagen, dass früher mein Atelier war mein Schlafzimmer. Aha. Aber mein Mann hat viele, viele gute Ideen und er hat gesagt, Judith, du kannst diese Raum, dieses Zimmer benutzen und das kann dein Atelier sein. So, wir arbeiten nicht zusammen in einem Atelier, sondern allein. Aber wir, wie Carolina gesagt, hat schon gesagt, wir auch arbeiten zusammen in andere Formen. Mhm. Ja. Inspiriert das eigentlich, besonders in einer Künstlergruppe zusammen, in einem Projekt zusammenzuarbeiten? Oh, ja, absolut. Absolut, wow. Ich bin sehr gespannt auf die Ausstellung, die es jetzt am Samstag in der St. Trinitatiskirche geben wird. É isso aí, estamos na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Estamos aqui com a Judite Telhado González, eu falando aqui no meu portunhol especial, aprendido na Praça Mauá do Rio de Janeiro, e Carolina Villagra Roth. Eita coisa boa, meu Deus do céu, nós estamos aqui com um encontro maravilhoso, daqui a pouco vamos conversar também com a Betina AB, que veio lá de São Paulo, mas o importante é o nosso pessoal lá da América Latina saber o que vocês estão fazendo aqui, o que esse mulherio maravilhoso está fazendo aqui e o que vão se apresentar na semana que vem, que é, olha que nome bonito que é o nome daqui dessa exposição, Acreditar, Amor, Esperança, em Altona, que é o bairro que a gente vive, e em qualquer lugar. Como é que vocês entraram nessa? Deu para entender o que é entrar nessa? Bueno, esto originalmente Carolina fue la que tuvo la idea de hacer esta exposición en la iglesia. Se comunicó con nosotras y ella se comunicó también con el pastor, quien dio el visto bueno para hacer la exposición en la iglesia. La idea del tema, hasta donde tengo entendido, se presentó el año pasado en otra exposición y este año tuvimos la oportunidad entonces de trabajarlo juntas. Lo curioso es que todas hemos experimentado estos tres aspectos tan fundamentales en la vida de un ser humano, los hemos experimentado tanto a través de nuestro proceso de migración como en nuestro desarrollo como latinoamericanas aquí en Hamburgo. Y tú también eres cantante. ¿Qué música que recomienda ahora para nosotros? ¿Cuál número que tocaremos? Yo recomiendo Contigo Aprendí. Contigo Aprendí, ¿qué número es? Que vamos a ver acá, Contigo Aprendí. Estamos en la Radio Mamá Terra 96.0 para descubrir dónde está. Primero vamos a procurar a dónde está Contigo Aprendí. 1, 2, 3, 4. Contigo Aprendí, número 3. Maravilla. Estamos na Rádio Mamá Terra. Vou falar agora um pouco de portunhol. Estamos na Rádio Mamá Terra, diretamente de Hamburgo, com o povo de Chile, de Porto Rico, de São Paulo e tudo mais. O que outro pode colocar a música agora? Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Es que te has labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. É isso aí, você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de escutar a música Contigo em La Distância e Não Contigo Aprendi, de Judite Telhado, de Puerto Rico, no seu CD Tiempo de Bolero. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Die Musik, die wir soeben gehört haben, war Contigo en la Distancia, mit dir auf Entfernung oder in der Entfernung, gesungen von Judith Telado von ihrer CD Tiempo de Bolero. Wir haben soeben unsere ersten Interviews gemacht mit Judith und mit Carolina zum Thema der Ausstellung, die jetzt am Wochenende stattfinden wird in der St. Trinitatiskirche, in der Hauptkirche St. Trinitatis am Fischmarkt. Das Thema ist Glaube, Liebe, Hoffnung in Altona und anderswo. Wo? Carolina, sag mal, Judith hat es gerade in Spanisch beschrieben, wie ihr eigentlich auf die Idee gekommen seid, diese Ausstellung zu machen. Ihr seid die wirklichen Personen, die auch mit diesem Thema sich auseinandersetzen in euren Bildern. Es gibt aber noch einen anderen Moment, warum ausgerechnet zu dieser Zeit diese Ausstellung, ihr euch entschieden habt, diese Ausstellung zu machen, zusammen mit Pastor Friedetzky aus der Kirche. Ja, das ist so gewesen. Die Ausstellung war, wir haben das so gemacht, das gibt es eine Nacht der Kirche und das ist genau eine Woche nach unserer Ausstellung. Und Motto von dieser Nacht der Kirche ist diese Jahre genau das Motto von der Ausstellung. Das heißt, wir haben das beziehungsweise dieses Motto von dieser Nacht der Kirche für unsere Ausstellung genommen. Und weil unsere Bilder sprechen über Liebe, nicht nur Liebe über Mann und Frau, sondern auch Mutterliebe, Tierliebe und diese breite Palette, was Liebe betrifft. Und auch die Glauben mit Engel und Hoffnung und Gut in Altona. Und das sind genau die Themen, die wir auch in die Vergangenheit gemacht haben. Also das war gut. Das haben wir gedacht, das passt. Sag mal, B, könntest du dir vorstellen, hättest du Lust, auch mal diese Ausstellung anzugucken? Ja, hast natürlich. Du überhaupt Zeit? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Also nämlich genau an dem Tag, das ist ja der 12. Der 12. Da fängt meine Tour an. Schade. Sonst wäre ich absolut dabei. Schade, dass du nicht dabei bist, aber ja. Radio Mama Terra ist dabei. Wir werden filmen und wir werden auch einen kleinen Film zur Ausstellungseröffnung sehr schön machen und dann natürlich wie üblich für alle Zuhörer ins Netz stellen. Ja, Romão. Ja, und B, du kommst aus São Paulo, aber lebst in Deutschland seit langem, ne? Ja, 10 Jahre inzwischen. Ja, und die letzte CD, die wir haben immer hier gespielt und viele von uns zu hören kennen, das heißt Mistura Fina. Jetzt kommt eine neue CD, die heißt Mistura Natural. Was ist die Unterschiedung, was ist die Entwicklung von deiner Arbeit? Ja, das ist sehr spannend, weil, also ich würde sagen, Mistura Fina, das Lustige ist eigentlich, dass man das ja eher im Nachhinein feststellen kann, was das überhaupt alles war. Im Moment, als ich komponiert habe für die erste CD und aufgenommen habe, habe ich das alles eigentlich gar nicht so gedacht. Aber jetzt merke ich wirklich, was für eine Entwicklung das ist. Und zwar Mistura Fina, das ist sehr bezogen auf meine Herkunft. Ich bin ja Tochter von einer Deutschen, die nach Brasilien ausgewandert ist und eine blonde, helläugige Frau, meine Mutter, hat sich dann total in meinen Vater verliebt, ein Afro-Brasilianer. Und die hat eigentlich in Hamburg studiert und ist auch hier, von hier aus nach Brasilien mit einem Schiff, hat sich dort verliebt und ist nicht mehr zurückgekommen. Und, Und das heißt, ich habe eigentlich immer zu Hause beide Kulturen gehabt, sehr, sehr eng zusammen, und ich konnte das gar nicht mehr auseinanderhalten. Also es war für mich ganz klar, Deutschland und Brasilien, Afrika und ja, alles war irgendwie dabei. Und das habe ich in der Mistura Fina so verarbeitet. Und jetzt Mistura Natural, ich bin eben seit 10 Jahren in Deutschland und das habe ich so als eine Art Tagebuch gemacht, um alles, was ich hier so erlebe, auch nicht nur hier, sondern auch, ich bin sehr oft in Brasilien, ich arbeite sehr oft dort. Ich habe die CD Mistura Natural in New York aufgenommen. Also es arbeitet auch sehr viel mit Kontraste, so Natur und Stadt. Und alles, was mich beschäftigt, das Leben als Model, was ich früher auch mal erleben durfte, ja, so ganz viele Geschichten. Ja, unsere Zuhörer sind eigentlich gespannt auf, was wird hier passieren, ne? Mit den Show, die du kommst schon, wann genau das? Am 25. Am 25. Stimmt das? 24. hier in Hamburg. In Stage Club. Stage Club. Ja. Das ist super. Das wird eine ganz spannende Woche das für die Brasilianer hier in Deutschland. Ja, absolut. Also es ist der Donnerstag, ne? Der 24. der Donnerstag. 25. das ist dann Berlin, glaube ich. Wunderbar. Und mit was für Musik wird wir jetzt spielen von dir? Also? Die Nummer 2, das ist Cego. Es geht hier um verpasste Chancen. Und ich glaube, keiner möchte hier irgendwelche Chancen verpassen, ob das jetzt die Ausstellung ist oder das Konzert. Genau, gehen wir. Será que a verdade está? Será que a verdade está? Será que a verdade estava? No fundo do copo de cachaça que tomei sem achar graça. No fundo do seu olhar eu preferi virar. Cego de olhos abertos, mudo de tanto falar, surdo de tanto ouvir, burro de tanto saber. Será que a verdade está? Será que a verdade estava? Será que a verdade está? Será que a verdade estava? Tá no quadro que não pintei, na música que eu não cantei, na viagem que eu não fiz, porque não sei me diz. Cego de olhos abertos, mudo de tanto falar, surdo de tanto ouvir, burro de tanto saber. Será que a verdade está? Será que a verdade estava? Será que a verdade está? Será que a verdade estava? Será que a verdade estava? Será que a a verdade está. Será que a verdade estava? Será que a verdade está? Será que a verdade estava? Será que a verdade está? Será que a verdade estava? Será que a verdade está? Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Heute zu Gast im Studio sind B aus Brasilien, die Sängerin, Carolina aus Chile, sie ist freischaffende Künstlerin, und Judith aus Puerto Rico, sie ist Künstlerin und Sängerin. Wir haben hier wirklich wie B's neue CD Mistura Natural ist zwei Sprachen. Ich bin die dritte Sprache hier und wir machen jetzt mal ein ganz tolles Experiment mit Romau, wie das funktioniert, wenn wir alle drei Sprachen sprechen. Dann mal los. É isso aí, estamos na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. Não é do Rio, eu não sou carioca, eu sou papagoiaba para o pessoal saber. Nós falamos outra linguagem diferente do pessoal do Rio de Janeiro. Por isso que no nosso programa sempre é uma mistura natural, é uma mistura completa de tudo. E hoje estamos com CD aqui, de o lançamento do CD da nossa querida B. Bettina B, lá de São Paulo, e acabou de colocar para nós a música Cego. Mas aquele cego de olho aberto, né? É aquele cego que está tudo na frente dele e ele não vê o que está acontecendo. Mas é isso aí. Para o pessoal da Rádio Saci de Berlim, Rasadalto Leon, para o meu amigo Joca Neto aí de Estocolmo, que está sempre ligado com a Made in Brasil. Alô, alô, João Jorge do Olodum, com a Rádio Olodum. Rádio Reggae, Afroreggae do Rio de Janeiro, todos em conexão. Olha, gente, se vocês estariam morrendo de ciúme em saber o mulherio bonito e maravilhoso e com uma energia terrível de forte que está presente aqui no nosso programa. Fala, B, como é que esse negócio de mistura natural, como é que pintou isso? Você que é filha de uma loura de olhos azuis, de um negão de São Paulo, junto com um negão de São Paulo, primeiro fez a mistura fina, agora partiu para a mistura natural. Que história é essa? Conta para a gente. Bom, essa mistura natural é ótima. Em português dá para dizer direitinho, porque em alemão, natürliche Mischung não é exatamente. É, natürliche Mischung parece um pouco parece assim, uma iogurte, outra... né, Danoninho? Exatamente, né? Não tem nada a ver. A mistura natural, a verdade, a inspiração para essa música, que depois deu o nome ao CD, foi um sonho que eu tive, um sonho muito estranho, que eu acordei sem saber se era pesadelo ou sonho. Mas o sonho era assim, um mundo sem guerra, um mundo lindo, maravilhoso, tudo funcionando. Não tinha discriminação, não tinha nada. Gente, era um saco. Estranho isso, né? Eu acordei tão assustada, pensando, nossa, que horrível, não tinha nada para lutar por nada, não tinha nada para cantar, para se expressar, não tinha, porque era tudo perfeito. Aí eu acordei com essa ideia na cabeça e pensei, na verdade, todos esses conflitos que a gente, às vezes a gente fica, né, com raiva de tantas coisas, muitas vezes realmente leva a gente para frente. E por isso que a mistura natural é a mistura, é justamente a mistura. É o sol com a lua, né? É cidade com natureza, é guerra com paz, é preto com branco. Essa é a mistura natural. Maravilha. Nós estamos aqui com esta discussão maravilhosa acerca da mistura do mundo. Esta história de sonho que ela ha contado para nós é muito interessante. Tem isto também em Chile? Também tem mistura em Chile, Carolina? Como é? Como estão os mapuchos? Me conta. Não me esconda nada, por favor. Não te escondo nada. Bueno, sí, también muchas veces uno se inspira en los sueños, ¿no? Los sueños es una cosa muy fuerte. Yo creo que muchas personas, muchas sueñan diferente. Yo sueño en colores y en colores así fulminantes. En colores así, pero ya que yo he tratado de a veces volver a realizarlos y son unos colores fuertes, así como fosforescentes. Son unos sueños muy, muy, ya muy reales, que a veces yo no sé la realidad si es el sueño o es parte de la vida. Lo otro, yo vivo mucho mis sueños. Yo río, yo canto, yo lloro y todo lo vivo, pero así un poquito fuerte, ¿no? O sea, yo despierto muchas veces a mi pobre esposo y me dice, ay, anoche lloraste bastante, o anoche te reíste, o él me cuenta todo, ¿no? Pero es muy importante, sirve también para la inspiración, para pintar, y yo cuando era más joven también usaba mucho mis sueños en mi pintura. Entonces creo que esta historia que hablan, que el sueño ha acabado, no es lo caso de ustedes, ¿no? No, el sueño continúa. Y como estaba también hablando de esto, allí con Judith, cuando estábamos visitando la iglesia cristiana de la ciudad donde será la exposición, también hablamos de candomblé. Y lo candomblé trabaja mucho con sueños. ¿Tiene candomblé también en Puerto Rico? En Puerto Rico se considera la religión oficial a la religión católica. También existe el protestantismo en gran medida. Sin embargo, la religión tradicional es la santería. Y no solamente, ¿verdad?, dentro de la religión, sino que en toda nuestra cultura y a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, el elemento del símbolo en las distintas manifestaciones de arte es muy importante. Por esa razón, tanto en la pintura como en la música, vemos representaciones simbólicas como son las metáforas en la música, y en las pinturas vemos distintos símbolos, tanto en la pintura mística religiosa como en la pintura, ¿verdad?, popular a través de los años. Entonces, entonces Puerto Rico es muy parecido con Brasil, claro, porque nosotros en Brasil somos también todos completamente quasi católicos. Claro que sí, y lo interesante es completamente que quasi, ¿no? Mezclamos, ¿verdad? Mezclamos todo eso. Es muy lindo ver cómo ella hablaba anteriormente, toda esta mezcla. Muchas veces nosotros vemos estos conflictos en nuestros países. Yo vengo de un país donde las religiones tienden a veces a tener ciertas diferencias, y estas diferencias enriquecen en gran medida las culturas. Creo que es algo que se observa en nuestro trabajo artístico. Nosotras somos inmigrantes en el grupo Arte Nuestro y nuestras pinturas reflejan esa interacción entre lo local y lo que viene, ¿verdad? Nosotras como inmigrantes. B, você tinha me falado que você foi também criada por uma das tias de você, né? Exatamente. Araci. Araci. Titita, será que você está ouvindo? Que maravilha, deve estar ouvindo, metade do mundo está ouvindo. Pelo menos os orixás vão mandar as notícias. Com certeza. E isso daí tem contribuído para o teu trabalho artístico, essa tua experiência nesta área também do candomblé? Olha, depois a gente tem que mostrar a música número 6, que é exatamente candomblé. Eu fiz uma meditação no Brasil, quando eu tive agora, e essa meditação me inspirou para essa música. Mas além disso, a minha tia, Titita, acabou de chegar há 2 dias aqui na Alemanha e ela vai estar no show de abertura. Assim, eu quero fazer uma homenagem a ela. É uma pessoa incrível. E foi dela, na verdade, dela que eu aprendi tudo que tem a ver com candomblé, com religião. Ela que sempre me levou, quer dizer, aprendi. A gente vive, né? Então, sexta-feira é para Titita. Ah, maravilha. Você está escutando aí, mamãe? Está escutando aí, Niterói, dona Aurora? Como é que é? Como é que a gente aqui é tudo ligado nas relações da tradição das nossas famílias, no respeito que a gente tem às pessoas que nos criaram. Exatamente. Que é mais ou menos a tradição do respeito aos velhos, do respeito ao que existe de bom no mundo, né? Vamos lá com a música Sexta-feira, Freitag. Genau. Viernes, não? Viernes. Sexta-feira é dia de luz, é dia de branco, é o dia da paz. Oxalá. Oxalá. E eu balanço nas ondas de Iemanjá. Uvas ofereço para Ogum. Banho de ervas com mamãe Oxum. Ora, iê, iê, ora, iê, iê, oh. Ora, Rádio Mama Terra, mas que coisa bonita. No dia 9 do 9 de 2009. Ora, iê, iê, ora, iê, iê, oh, ora, iê, iê. Ora, iê, iê, ora, iê, iê, oh, ora, iê, iê. Sexta-feira, dia de luz, Matera, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Heute ist der 9.9.2009. Die Zahl 9 hat eine unglaubliche Kraft. Bei uns im Yoga heißt es, den Subtilkörper stärken. Also, voilà, medita! Isso aí, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Und Roma macht jetzt eine ganz kleine Zusammenfassung von dem Portugiesischen und dem Spanischen von der letzten Interviewrunde. Eigentlich werde ich nicht mich trauen zu übersetzen, diese Stimmung, die war diese Unterhaltung von mit diesen drei Frauen in Spanisch und Portugiesisch, die wir nennen immer Portunhol, diese Möglichkeit, die wir haben gehabt hier in diesen Tagen, diese 9.9.2009, von Frauen aus Porto Rico, Chile und São Paulo, und diese Erfahrung war wirklich ganz wichtig. Und wir haben ein bisschen gesprochen über die Origin von Faciale wie aus Lateinamerika. Ne? Dass du, ne, B, hast du auch eine Tradition von Katholizismus und Candomblé? Ja, absolut. Ja, das gehört irgendwie einfach dazu, ja. Das ist diese Liebe zusammen. Carolina, wie ist deine Erfahrung in diesem Bereich? In Religionbereich? Ich komme von einer sehr gläubigen Familie und mein ganzes Leben bin ich als Kind in einer Nonnenschule. Ich habe die schönsten Erinnerungen von meiner Kindheit kommen von dieser Schule. Und ich bin mittlerweile dankbar, die meine Mutter mich so erzogen haben, weil die Sache, die ich in meiner Kindheit, los Valores, ne, die ich bekommen habe, das habe ich nie im Leben verleugnen können. Ne? Und ich bin hier in einer Kirche, das ist die Sankt Trinitatis-Kirche. Und dort haben wir mit meinem Mann auch geheiratet. Und Pastor Friedetzky hat eine tolle Rede gemacht bei der anderen Ausstellung. Und das war alles ganz prima und wir fühlen uns dort sehr wohl. Und wir sind sehr dankbar an die Möglichkeit, die er uns nochmal gibt, jetzt in Dorso ausstellen. Wir lieben die Ausstellung wird sein, wann ganz genau? Am 12. September, St. Trinitatis Kirche, die Kirche am Fischmarkt, und das ist die Kirchenstraße Nummer 40. Es von Reeperbahn oder Königstraße. Wunderbar. Und Judith, wie ist deine Erfahrung da in Puerto Rico mit dieser Mixung? Bueno, yo nací en la religión protestante. In Deutsch jetzt versucht in das. Das ist eine... Entschuldigung? Auf Deutsch. Auf Deutsch, okay. Wow, das ist ein bisschen schwierig für mich. Ich denke, dass... ich denke, ich bin ein Believer. Ja? Believer, ja. So für mich, das ist ganz egal. Manchmal die Leute sagen, das ist Gott oder es ist egal. Aha. Wunderbar. Okay, wir werden jetzt hören ein bisschen der Pastor Friedetzke von der Trinitatskirche, wo wir diese Ausstellung von hier sein, ein bisschen hören, weil er spricht über diese Ausstellung, über diese Fischmarkt, über diese Zusammensein hier in Hamburg. Hören wir Pastor Friedetzke von Hauptkirche, Trinitatkirche. Hier mit der Hauptkirche St. Trinitatis zu tun. Die Hauptkirche St. Trinitatis liegt direkt am Fischmarkt und alle Städte, die am Hafen liegen, für die ist dieses Symbol, das Herz, das Kreuz, der Anker, eine wichtige Sache. Das ist so, das Kreuz, das Herz und der Anker, das symbolisieren diese Worte Glaube, Hoffnung, Liebe. Und das kommt aus dem 1. Korintherbrief des Apostel Paulus. Und wenn man sich vorstellt, Menschen, die auf See gehen, Menschen, die mit Wasser und Fischen und mit diesem Ganzen zu tun haben, die brauchen so etwas. Die brauchen einen Glauben, die brauchen die Hoffnung, dass sie wieder gut zurückkommen und wieder im Hafen landen. Und die brauchen auch eine Liebe, die sie ihren Menschen schenken, die zu Hause geblieben sind, die von den Menschen zurückkommen und natürlich auch die Liebe Gottes. Und das war für uns ein gutes Thema hier, Menschen einzuladen, Frauen, drei Frauen einzuladen, die als Künstlerinnen ihre Erfahrung mit dem Glauben, mit der Hoffnung, mit der Liebe und das Umsetzen bildern, die sie dann malen. Es sind drei Frauen, die ausstellen werden am 12., die Vernissage ist am 12. September hier in der St. Trinitatis Kirche. Es sind drei Frauen aus Lateinamerika. Ja. Ist das, welche Zusammenhänge gibt es zwischen diesen drei Frauen und... Also, das ist so, wir sind ja hier in einem sehr multikulturellen Gebiet, ein sozialer Brennpunkt, wo Menschen eigentlich aus aller Welt hier hergekommen sind. Das war schon von Anfang an so, als Altona bestand. Altona hatte die Freiheit, die Glaubensfreiheit, die Handelsfreiheit. Und so sind ganz viele Menschen aus aller Herren Länder hierher gekommen. Das hat bis heute angedauert. Und sie genießen einfach die freie Atmosphäre, die hier in Altona und mittlerweile in ganz Hamburg auch herrscht. Und ich bin hier seit 7 Jahren in der Hauptkirche und begegne ganz vielen Menschen, unterschiedliche Menschen aus allen Nationen und auch aus allen Konfessionen und Religionen. Und wir finden hier, das ist das Einzige, die Hauptkirche ist das Einzige, was von dem alten historischen Altona geblieben ist. Und sie hat in der modernen Zeit auch eine gute Bedeutung. Sie ist ein Anziehungspunkt für alle Menschen. Wir haben die Kirche aufgemacht. Wir haben gesagt, die Welt soll in dieser Kirche sich begegnen können. Die unterschiedlichen Menschen aus den unterschiedlichen Nationen. Und das bereichert unsere Gemeinde, das macht sie offen füreinander. Also wenn hier Lateinamerikaner begegnen mit Afrikanern, mit türkischen Menschen, mit Deutschen, mit Leuten, die aus Russland gekommen sind und hier mittlerweile wohnen, das macht eine offene Atmosphäre. Die lernen sich besser kennen. Sie sagen, ach, diese drei Frauen malen dasselbe, auch was ich empfinde. Oder sie regen mich an diesem Thema weiterzudenken, durch ihre Erfahrungen, durch ihre ganz anderen Erfahrungen. Und wir lernen uns in unserem Anderssein zu respektieren. Und gerade in Bezug auf die Kunst haben Sie die Türen hier auch geöffnet. Wie hat sich das ergeben? Das war einfach Zufall. Ich bin sehr viel hier im Viertel herumgegangen, habe Menschen kennengelernt. Menschen sind auch auf mich zugegangen und sagen, wollen wir nicht mal was machen zusammen? Ich glaube, Hafen, Fischmarkt und Kirche, das gehört zusammen in irgendeiner Form. Und dann haben diese Künstler, die hier die erste Ausstellung gemacht haben, haben dann Objekte hier ausgestellt. Objekte, die sie, wo sie Fundstücke gefunden haben, im Hafen, an der Elbe, überall. Und die haben es dann zu Objekten unter einem schönen Thema zusammengestellt und auch Bilder gemalt dazu. Und so war das das erste Mal gleich ein voller Erfolg, hat die Menschen hier zusammengeführt. Und unser ganzes Viertel hat gemerkt, ja, wie wichtig Kirche ist für sie. Auch wenn sie nicht sonntags immer in die Kirche kommen. Ne? Sie haben gemerkt, das ist was Wertvolles, was unsere Lebensqualität hier im Viertel hebt, worauf wir stolz sein können. Dass es so einen Ort hier der Begegnung und des Miteinanders gibt. É isso aí, você está na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói. Acabamos de ouvir Pastor Friedeschi, que está organizando na sua igreja essa grande exposição das três maravilhosas artistas plásticas que irão expor, né, na semana que vem lá no Fischmarkt. Fala, Ortrum! Ja, hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Sag mal, B, noch zu dir. Kannst du noch mal ein paar Daten durchgeben für deine exzellente Tournee durch Deutschland? Damit oh ja, das sehr gerne. Also alle, denen die Musik gefällt, einfach mal, erstens würde ich mal sagen, bei YouTube könnte man was anschauen. Bettina Ignacio eingeben, Bettina mit einem T. Und das Konzert in Hamburg wird am 24. September sein, um 21 Uhr im Stage Club in der Neuen Flora. Und mehr Informationen gibt es auch unter www.b-musica.com. Ich denke, alle Daten und Fakten, die werden wir auch natürlich nochmal bei uns auf unserer Internetseite präsentieren, nämlich über www.mamaterra.de. É isso aí, minha gente. E para animar pouco os corações, vamos escutar a nossa amiga Judite, pedacinho, depois pouco também de B. Agora, finalmente, a música Contigo Aprendi. Estamos todos aprendendo nesse mundo. Contigo aprendi que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Y aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías, a ser dichosa yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado. Estamos na Rádio Mamaterra, escutando Contigo Aprendi, Judite Telhado. Um grande abraço para todo o Brasil, um grande abraço para o Chile, para Porto Rico, para São Paulo, Niterói e até para Hamburgo. Rádio Mamaterra. E aprendi que pode beso ser mais dulce e mais profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Wir kommen fast zum Ende unserer Sendung. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch dreien bedanken, bei B, Carolina und Judith. Ich verspreche euch, wir werden auch eure Ausstellung und alle Daten und Fakten auf unsere Internetseite bringen. Ganz schnell bis zum 12. Samstag zur Vernissage in der St. Trinitatiskirche. Danke. Judith, minha querida, então, uma boa tarde. Gracias. E minha querida Carolina também. También te doy las gracias. Fue un programa muy bello. Gostoso, muy bello. Qué cosa maravillosa. Más una cosa que he aprendido. Siempre aprendiendo. Y me diga, mi querida B, ¿qué vamos a tocar para nuestros amigos de toda Latinoamérica, Asia, Europa, Antártica y Niterói? No esqueça. Vamos no balanço do reggae, hein? Me leva, vamos lá. Me leva aí. Alô, alô, pessoal da Bahia. Vamos lá. Uma boa tarde. A vida me leva, não tem coisa melhor. Aí, balanço do reggae. A vida me leva, vou seguindo as regras. Eu sinto o mundo rodar, sinto tudo para vou, braços abertos, sempre sinto. Não tenho medo de cair, desistir, querer fugir. Eu vou mergulhar. Vou braços abertos, sempre sigo. Não tenho medo de cair, desistir, querer fugir. Eu vou mergulhar. Direto de São Paulo. E Kayle, a brasileira que está presente, lembra, um abraço também. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 9. September 2009. Günaydin FM, das türkisch-deutsche Nachrichtenmagazin für Integration, geht um 17 Uhr auf Sendung. Musik, Stadt und Menschen heißt es bei der Sendung Oben auf dem Dach ab 18 Uhr. Um 19 Uhr hört ihr Sounds of Sin, die Sendung mit der etwas anderen Musik. Auch heute wieder mit entspannenden elektronischen Klängen zum Feierabend. Little Jams, die Sendung für wechselnde Minderheiten. Heute mit Bear, Folk, Rhythm and Blues von Lynn County, Tim Buckley und vielen mehr. Hier bei Tide 96.0 ab 21 Uhr. Akuter Ohrenkalk durch Dudelfunk? Da hilft nur eins, Tide 96.0. Immer anders.